Magazin. Also ich begrüße unsere Hörer wieder mal recht herzlich zu einer neuen Folge vom Magazin-Podcast. Heute dabei ist einerseits Martin Poughkeepsie. Hallo Martin. Guten Abend, Rico. Hallo, hallo, hallo. Leider sind unsere zwei üblichen Mitmoderatoren ausgefallen. Einerseits Tobi, der hat die Sommergrippe. Wie kann man nur im Sommer eine Grippe haben? Keine Ahnung. Aber wir wünschen ihm auf jeden Fall gute Besserung. Da muss man mal in meine Timeline schauen. Heute habe ich 5 Leute entdeckt, die mit Fieber da sind. Aber der Vorteil im Sommer mit Fieber bei diesen Temperaturen ist ja, dass viele andere Leute dir mitfühlen können. Dann musst du nicht so stark jammern. Genau. Das ist auch eine Möglichkeit. Und Raiden hat heute seinen Firmenlauf. Wahrscheinlich ist er um diese Zeit auch schon fertig und die Frage ist, ob er immer noch lebt. Hat es jemand bei Rantastic verfolgt? Hat er es jetzt über Rantastic veröffentlicht? Keine Ahnung. Also wir wünschen auf jeden Fall Sven gute Besserung, weil ich nehme an, er wird morgen Muskelkater haben, was weiß ich. Ein bisschen. Wir haben aber da sehr guten Ersatz gefunden, nämlich Ben. Hallo Ben. Guten Abend. Wir werden gleich detailliert zur Vorstellung von Ben kommen. Zuerst gibt uns Martin eine Themenübersicht. Was haben wir heute Spannendes zu bieten? Ja, wir geben uns nicht von der Konkurrenz geschlagen. Wir haben Podigy im Angebot, Podhörer und Battlen. Und natürlich unsere üblichen Podcast-Highlights aus den letzten 2 Wochen. Aha. So in ganz kurz. Zuerst kommen wir zum Feedback und Anmerkung der letzten Folge. Es gab nur eine. Aber die war gut. Nämlich Brigitte Hagedorn hat sich bedankt, dass wir ihren Podcast, der Podcast übers Podcasten, erwähnt haben. Natürlich haben wir das sehr gerne gemacht, würden das gerne mehr machen. Also Brigitte, produzier fleißig, komm bei uns vorbei oder sonst was. Dann werden wir dich gerne weiterhin erwähnen. Dann hat sie noch die Frage gestellt, wer die tolle Idee gehabt hat, die Sommerpause zu nutzen, um Podcast bekannter zu machen. Das war Tobis Verbrechen. Ja, ob das ein Verbrechen ist, hat auf jeden Fall eine größere Diskussion, wenigstens intern ausgelöst. Brigitte fand das eine sehr gute Idee und sie hat ganz bewusst den Launch ihres Podcasts auf die saure Gurkenzeit gelegt, um eben bei iTunes unter neu und empfehlenswert länger dabei zu sein. Und sie fand auch, dass dadurch die Leute im Sommer mehr Muße haben, um Podcasts zu suchen. Finde ich eigentlich eine gute Idee. Hat das bestätigt, was Tobi und ich gesagt haben, ja? Ja. Ich habe auch nochmals nachgeschaut in die Statistik, die ist schön gleich geblieben, also wir kennen Sommerpause nicht. Ja, wart's ab, der August kommt erst. Ich glaube nicht dran. Anyway, wir werden es sehen. Gut, gleich zum ersten großen Thema, weil wir ja nur einen einzigen Feedback bekommen haben. Und wir haben ja eine Konkurrenz, nämlich das Podcasting. Und die waren eigentlich immer hinter uns. Und seit circa 2 Folgen holen sie auf in Sachen Hörerzahlen. Und es geht ja total ab mit den Feedbacks. Also da wird fleißig diskutiert und. Und seit der letzten Folge, wo sie über Auphonic gesprochen haben, haben sie uns total überholt. Weil das ging durch die Decke mit den Hörerzahlen. Finden wir natürlich sehr gut, klar. Aber irgendwo sind wir natürlich schon ein bisschen neidisch. Das ist doch keine Konkurrenz, das sind Mit-Podcaster. Ja, ja, schon, aber wir wollen doch besser sein. Nee. Nicht? Die machen das sehr gut, die machen das sehr gut. Ja, klar, das bestreiten wir ja nicht. Das ist da auch ganz andere Aufmachung. Aber wollen wir das nicht besser machen? Wollen wir keine mehr höhere Zahlen haben wie sie? Weil das hatten wir lange. Doch, doch, nee, gern natürlich. Das Battle nehmen wir an. Und wie schlagen wir da zurück? Ja, gewaltig. wenn wir etwas machen, dann machen wir es gleich richtig. Darum bereiten wir uns jetzt detailliert vor. Wir haben sehr viele prominente Gäste eingeladen und haben uns diverse Themen, die sehr kontrovers sind, ausgedacht. Aber um das detailliert vorzubereiten, nehmen wir uns jetzt einfach mal kurz frei und lassen die nächste Folge ausfallen. Und damit holen wir Anlauf und dann lassen wir das Podcasting links liegen. Wer ist der Ben? Ja, Ben, wer bist du eigentlich? Ja, ich bin beruflich bin ich Webentwickler, wie man das so schön nennt, wohne im schönen Berlin, arbeite hier für eine Softwarefirma und baue salopp gesagt Webseiten und Webapplikationen. Heute bin ich hier, um ein bisschen über mein Projekt oder unser Projekt, das ich zusammen mit einem Kollegen Matthäus mache, Polygy zu sprechen. Was hast du mit Podcasten zu tun? Mit Podcasten selbst, also Podcast produzieren, eigentlich noch nichts. Vielleicht kommt es ja dann irgendwann. Was heißt vielleicht? Kommt auf jeden Fall. Was haltet dich davon ab? Bisher eigentlich ja nicht das Bedürfnis. Also ich habe relativ viel gebloggt in der Vergangenheit, aber mich so in Audio präsentieren, mir bis jetzt tatsächlich noch nicht in den Sinn gekommen, obwohl ich und damit die Verbindung zum Podcast, ich höre eigentlich schon ziemlich lange Podcasts und auch also über die komplette Bandbreite, die es so im deutschen und teilweise auch amerikanischen Raum gibt. Und ja, also da so bin ich so ein bisschen zu dem Thema gekommen und dann auch zu dem, worüber wir heute sprechen wollen. Also du bist der berühmt-berüchtigte Hörer, den wir Podcaster überall suchen und nirgends finden. Exakt, genau der, ja. Ah, das bist du. Guten Abend. Gehörst du zu den Hörern, die teilweise kommentieren, oder bist du ein stiller Hörer? Größtenteils stiller Hörer. Also kommentieren eigentlich selten. Dann können wir gleich mal so eine Frage an so ein seltenes Exemplar, wenn wir schon mal so einen vor dem Mikrofon haben. Weshalb nicht kommentieren? Es gibt ja Podcaster, ich nenne jetzt keine Namen, die betteln um Kommentare. ich sag mal so, also wenn mich tatsächlich ein Thema interessiert und irgendwie ich dazu was beizutragen habe, dann mache ich das natürlich auch. Aber ich finde es generell relativ schwierig, mich so in Blog-Kommentaren und Forums-Kommentaren da. Das ist immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Also entweder man wird halt gut aufgenommen und es wird mit einem diskutiert oder es passiert halt genauso die andere Richtung. Und da ja kommt vielleicht so ein bisschen die Scheu her. Gut, also ist gar kein Vorwurf, ist mehr naja. So eben die Feststellung, weil ich merke selber bei gewissen Podcasts, wo ich sie höre, wenn ich unterwegs bin und dann mittendrin möchte ich was dazu schreiben, ich mach's gerade nicht und bis ich zu Hause bin, ist die Idee vergessen oder das Kommentieren vergessen gegangen. Also ich kenne von mir selber ja auch. Ja, die technische Limitation ist da sicher auch ein Grund, wenn man, ja, also ich höre halt meistens, Podcast hören ist für mich so morgens auf dem Weg zur Arbeit und abends auf dem Weg nach Hause. Mhm. So, dass ich mich in der Regel eigentlich voll drauf konzentrieren kann, aber da ist halt dann, wenn man dann mal einen Gedanken hat, dazu könnte man jetzt vielleicht noch was sagen, dann hat man halt meistens irgendwie nicht die Gelegenheit, das direkt irgendwo, ja, abzulassen. Aber jetzt gibt es ja die Idee von einigen Playern und Podcatchern, dass sie eben das Ganze so verbinden, dass man eben auch auf dem iPhone oder einfach auf dem Smartphone klicken kann und dann kommt gleich das Kommentarfenster. Würdest du dann, wenn du diese Möglichkeit sehr einfach hättest, deinen Kommentar auch unterwegs einzugeben, würdest du das so machen? Ja, also ich denke gerade beim Podcast finde ich es sowieso relativ schwierig, dazu zu kommentieren, weil ja, es ist halt heute relativ schlecht möglich, das irgendwie an eine Zeitmarke ranzuhängen zum Beispiel. Was ja jetzt beim Podcast relativ wichtig ist, dass der Kommentar nicht irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen werden kann. Und ja, also wenn sowas da wäre, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass ich das öfter machen würde. Auch wenn du kein Podcaster bist, du hast Podigy hat in letzter Zeit, ist doch in der Szene aufgetaucht mit diversen Anfragen in Sachen Umfragen. Genau. Kannst du mal kurz erklären, was ist Podigy überhaupt? Podigy ist im Moment noch im Verborgenen eine Podcast-Publishing-Plattform. wie man das heutzutage so schön neudeutsch nennt, as a Service. Also wir wollen Menschen, die Audio in die Welt verbreiten wollen, die Möglichkeit geben, das nach der Aufnahme möglichst einfach unters Volk zu bringen. Und dazu machen wir das, was wir eigentlich jeden Tag in unseren normalen Jobs machen, sprich eine Web-Applikation bauen. Also das ist nicht eine Applikation, die ich downloaden kann und nachher mache ich dort oder auf meinem Server, sondern es ist so ein Service wie Auphonic oder sonst irgendwas, den ich auf dem Web habe. Und das ist nicht irgendein Plugin, das in WordPress kommt, sondern es ist etwas Eigenständiges. Das ist eine eigens dafür entwickelte Software. Also so, dass wir uns wirklich voll auf das Medium Podcast konzentrieren können. Okay, jetzt frage ich mal ganz frech. Nachdem, dass ihr Podlove den Podlove Publisher hat und das massiv weiterentwickelt, dann gibt es ja da tausende andere Plugins dafür noch. Dann gibt es noch Firz von der Hörsuppe. Wieso braucht man euren Dienst? Also wir sehen uns da eigentlich nichts als Konkurrenz zum Podlove Publisher oder zu PowerPress oder generell zu den WordPress-betriebenen Geschichten, sondern halt eher als Alternative zu Sachen wie Libsyn oder Blueberry. Also wir haben uns das natürlich alles ein bisschen angeguckt und das Problem, was wir da halt gesehen haben, ist, dass die zwar so den Grundbedarf abdecken, sprich ich kann meine Datei hochladen und kann da vielleicht noch irgendwie ein bisschen Text dazu packen, aber halt so Sachen wie das im Hintergrund durch Auphonic durchjagen, Kapitelmarken hinzufügen, die ganzen Metadaten, einen anständigen iTunes-Feed, ein anständiges Blog dazu, was ich auch mit meiner eigenen Domain betreiben kann. Und vor allen Dingen ein einfach und intuitiv zu bedienendes Interface. Also ich habe mich mit Libsyn zum Beispiel, habe ich mich, glaube ich, einen kompletten Tag mal hingesetzt und da so ein bisschen durchgeklickt. Und mal davon abgesehen, dass das Porten hässlich ist, war es halt einfach irgendwie, ja, es funktionierte dann irgendwie, aber wirklich gut zu bedienen ist anders. Und da wollen wir halt so ein bisschen rein. Also das Podcasten einfacher machen. Ja, also ich meine, beim Podcasten geht es ja, wie Tim Pritloff das immer so schön sagt, dein eigener Sender werden. Und ich glaube, um das möglichst vielen Menschen irgendwie zu ermöglichen, muss halt der Weg vom Einsprechen ins Mikro bis zum Download des Hörers möglichst kurz und einfach sein. Vor allen Dingen einfach zu verstehen. Wenn ich mir da vorher erst irgendwo noch in WordPress aufsetzen muss oder mich durch irgendeine krude Software durchklicken muss, dann hört es bei den meisten wahrscheinlich schon auf. Also ganz habe ich es noch nicht kapiert. Also kannst du mal erklären, wie das, wenn eure Software mal voll da ist, wie das für mich als Podcaster funktionieren würde? Ich nehme ganz normal über mein Mikrofon auf. Mit deiner normalen Aufnahmesoftware, wie du auch immer. Was auch immer. Und dann? Dann hast du deine fertige Audiodatei. Mhm. Die lädst du zu uns hoch. Mhm. Halt normal, entweder direkt über den Browser oder was wir halt auch, also was auch schon funktioniert tatsächlich nicht, dass du es einfach zum Beispiel im Hintergrund in deine Dropbox oder in Google Drive hochlädst und wir das dann von da aus nehmen. Dann kannst du natürlich zu dieser Podcast-Folge, Episode Metadaten dazufügen, sprich, wir werden ein Interface bieten, um Kapitelmarken einzugeben, um alle möglichen Metadaten, die dann nachher in den iTunes-Feed zum Beispiel reingerührt werden, wie Titel, Subtitle und Description, was es da nicht alles gibt. Dann nehmen wir das Ganze und schicken das zu Auphonic, lassen es da einmal durch die große Mühle laufen, sprich Kapitelmarken hinzufügen und vielleicht noch dieses Coverbild. Und dann kommt das Ganze wieder zurück und landet, sobald das alles fertig ist und alle Informationen, die nötig sind, drin sind, kriegst du halt deinen Blog-Eintrag mit dem Eintrag im Feed. Wir werden das Ganze bei den Suchmaschinen bekannt machen und dann auch so Sachen wie, dass es automatisch zu Twitter oder app.net gepostet wird, dass jetzt die neue Folge von deinem Podcast zur Verfügung steht. Also ich muss in Zukunft nicht mehr auf Auphonic, also muss, darf, sondern ich gebe direkt bei euch alles ein und drücke den Knopf und dann ist das Ding raus. Genau, also das ist die Idee, dass man möglichst wenige Stellen hat, an denen man anfassen muss, sondern man hat ein Interface, das hoffentlich einfach zu benutzen sein wird. Da soll man im Prinzip diese komplette Post-Production vom rohen Audio-File bis zum fertigen Podcast in 4 Formaten mit iTunes-Feed und allem drum und dran. Okay, klingt spannend. Das ist auf jeden Fall die Idee. Also, was zum Beispiel auch, ich glaube, was man heutzutage im Publisher geht, ist ja, glaube ich, seit einiger Zeit, dass es dass Auphonic angebunden ist. Da braucht man dann aber auch wieder einen eigenen Account. Der wäre zum Beispiel bei uns nicht nötig. Also wir machen das quasi alles im Hintergrund. Sprich, du bist bei uns angemeldet und den Rest übernehmen wir für dich. Funktioniert das auch mit mehr Spuren? Also pro Person eine Spur? Oder muss ich die zu einer Spur machen? Im Moment planen wir mit einer Audiodatei, also eine schon fertig gemixte Datei. Also im Moment geht ihr davon aus, ich liefere euch die fertige Aufnahme an für sich und ihr macht alles bis zum Publizieren. Ja, also solange du uns die nötigen Metadaten wie, keine Ahnung, Kapitelmarken und Shownotes und... Ja, und ihr braucht das Bild von mir und so weiter. Also das, was ich jetzt im Prinzip auch auf Auphonic gebe ich dann einfach euch und ihr baut einfach in eurem Prozess noch auf Auphonic ein, dass ich das nicht mehr brauche. Genau. Habt ihr euch auch schon mal überlegt, das gleich mit zum Beispiel Mumble zu verbinden? Also, ich muss das erklären, wie ich das meine. Im Sinn von, also hier in der Pod-WG zum Beispiel habe ich einen Raum und ich gehe rein, sage hier gleich, hey, Rekord auf zu euch, zu Podigy, nehme auf und irgendwann sage ich fertig, dann geht direkt via Mumble das File zu euch und ich merke einfach nur noch, wenn ich fertig bin, dass das Ding online ist. Wäre das nicht eine gute Idee? Absolut. Wie sagt man so schön, die Möglichkeiten sind unendlich. Also wir machen unsere komplette Planung so ein bisschen über Trello. Und wir haben zum Beispiel eine Liste, die heißt, glaube ich, Ideas and Wishes. Und da stehen so Sachen halt tatsächlich auch schon drauf. Also so Sachen wie tatsächlich direkt über zum Beispiel Mumble aufnehmen und es direkt da reinpacken, als auch kollaborativ Shownotes schreiben, direkt in der gleichen Software. Also die wirklich, wie gesagt, die Möglichkeiten sind, wenn wir jetzt erstmal die Grundfeatures sauber drin haben, so dass das alles funktioniert und alle erstmal glücklich sind, dann müsst ihr natürlich auch noch etwas zu tun haben und dann kommen so Spezialsachen. Exakt, genau. Das. Okay. Das ist halt auch so ein bisschen, wo wir bei diesen anderen Anbietern wie zum Beispiel Libsyn, die haben das halt irgendwann mal hingebracht und also gefühlt liegt es halt jetzt da seit 4, 5 Jahren rum und funktioniert halt für sie, aber es wird halt nicht wirklich dran weiterentwickelt. Aber das große Ding ist ja eigentlich, dann sind ja die ganzen Aufnahmen etc., die sind ja dann bei euch. Ja, ist ja nicht unbedingt eine günstige Sache aus dem Grund heraus, weil da ja Serverkosten und, ihr müsst die dementsprechenden Downloadraten hinbekommen etc., sonst flippen ja die Podcaster aus. Respektiv die Hörer und dann die Podcaster. Ja. Genau. Plant ihr so eine gewaltige Serverfarm da aufzubauen? Also generell ist es so, dass wir die Software an sich betreiben wir im Moment zum Beispiel bei Heroku, ein Hoster, der es uns erlaubt, dass wir relativ einfach, also mehr oder weniger auf Knopfdruck das Ganze skalieren können. Und ähnlich ist es mit dem Traffic für die Downloads auch. Also das wird ja so funktionieren, dass wir halt erstmal einen Server hinstellen oder zwei Server, damit es ausfallsicher ist, der die Downloads anbietet. Und wenn wir aber merken, dass das halt nicht mehr reicht, wollen wir das halt so hinbauen, dass wir innerhalb von, sagen wir mal, einer halben Stunde da weitere Kapazität bereitstellen können. Also dass die komplette Plattform vom Benutzerinterface bis zur Downloadbandbreite skalierbar bleibt. Eben. Aber ich stelle mir das jetzt relativ teuer vor. Wer finanziert denn das? Na, das ist tatsächlich gar nicht mehr so teuer, wie man sich das vorstellt. Aber ja, Finanzierung ist natürlich eine Sache. Da werden wir das gleiche Modell fahren, wie es auch die bereits gängigen Podcast-Hoster machen. Sprich, wir werden eine monatliche Gebühr, wenn man das so sagen kann, nehmen, die es uns dann ermöglicht, das Ganze zu betreiben. Also das heißt, ihr kommt unserem Traum, den wir so haben, also ihr setzt unseren Traum in Realität, um den wir so haben, also dass wirklich irgendwo so die Großmutter, die über ihre... Rikos Häkel-Podcast. Genau, über ihren Strick Tätigkeit macht, schnell mal sich kurz ins Mumble oder sonst wo einloggt, da ihren Vortrag macht oder die Diskussion oder sonst irgendwas, ein Knöpfchen drückt und ihr Podcast ist online. ja, das ist, jeder soll sein eigener Sender sein. Das ist das Ziel. Und das möglichst, also wie gesagt, das wird eine kommerzielle Geschichte. Sprich, wir müssen halt Geld nehmen, sonst können wir das einfach nicht betreiben in der Qualität, in der wir das planen. Und damit kommen wir jetzt, können wir vielleicht die Brücke so ein bisschen schlagen zu der Umfrage, die wir gestartet haben, wo wir die Podcaster halt so ein bisschen ausfragen, in Anführungszeichen, wie viele Podcasts sie so selbst haben, wie viele Folgen sie pro Monat produzieren, wie lang diese Folgen sind, um eben für uns zu gucken, wie wir zu einem möglichst effektiven Preismodell kommen. Effektiv, dass wir es halt am Ende nicht draufzahlen und aber auch, dass der Podcaster eben sich da nicht irgendwie auf die Brieftasche getreten fühlt. Also deshalb ein Aufruf an alle Podcaster, füllt mal das Ding aus. Also diese Umfrage gibt es in Englisch und in Deutsch. Aber auch an die kommenden Podcaster, die denken, sie könnten mal wollen. Ja, unbedingt. Ja, auf jeden Fall. So eine kleine Zwischenfrage. Ich nehme an, ihr habt schon ein paar Resultate. Decken sich da so in etwa eure Vorstellungen vom Preis mit dem, was die Podcaster reingegeben haben? Ohne jetzt irgendeinen Preis zu nennen, sonst verfälschen wir das Resultat. Also wir haben ja irgendwie zwei Fragen zum Preis. Eine ist, wie viel zahlst du im Moment und wie viel wärst du bereit zu zahlen? Mhm. Und also es geht, man muss vielleicht dazu sagen, es sind jetzt noch nicht so super viele, die Umfrage bis jetzt ausgefüllt haben. Aber es ist sehr divers, um es mal so auszudrücken. Also es ist wirklich so von den Sachen, die wir so erwartet hätten, bis zu Sachen, wo ich mir gedacht habe, oha, alles dabei. Also oha wenig oder oha viel? Nee, oha viel tatsächlich. Ja. Und zwar sowohl von dem, was gezahlt wird, als auch was er bereit wäre zu zahlen. Und ihr denkt aber immer an das Modell, das der Podcast bezahlt, also nicht irgendwie Werbung oder irgend sowas. Oder wird das unter Umständen etwas Gemischtes oder was habt ihr da für eine Idee? Wie genau wir das machen wollen, wissen wir noch nicht. Aber ja, wir planen sowas wie Werbung anzubieten. Aber wie gesagt, wir sind da noch so ein bisschen in der Planung, wie man das eben mit den Tarifen vereinbaren kann. Man könnte sich zum Beispiel sowas vorstellen wie, du zahlst x Euro im Monat und wenn du aber das Häkchen klickst und sagst, wir dürfen Werbung auf deinem Blog schalten oder in dem Feed, dann reduziert sich das eben und wenn wir unter die Null kommen, kriegst du halt noch was raus. Das wäre zum Beispiel eine Idee, dass es optional ist, aber der Podcaster eben auch was davon hat. Eine andere Idee wäre sicher, dass man auf der gleichen Plattform auf der anderen Seite Firmen zum Beispiel die Möglichkeit gibt, irgendwie kurze Audioschnipsel bereitzustellen, die man als Podcaster quasi in seinen Podcast einbauen könnte und dafür dann auch irgendwie einen monetäre Mittel austauschen könnte. Aber das ist, wie gesagt, alles noch in der Planung auf jeden Fall. Also wir wollen das halt möglichst nah an der Community irgendwie machen. Sprich, wir würden das gerne erstmal mit Podcastern unter vier Augen quasi diskutieren, wie sowas ankommt und dann auch vielleicht zu einem Modell kommen, was für alle irgendwie passen könnte. Dann müsste man aber auch irgendwie fast die Möglichkeit haben zu sagen, über was nicht geworben werden darf. Ja, natürlich. Das ist halt eine der vielen, vielen Fragen, die sich beim Thema Werbung halt immer stellt. Wie die Werbung gemacht wird, ja. Genau. Also wie, ob das irgendwie kontextsensitiv ist oder... Mhm. Da sind halt sehr, sehr viele Fragen, die da erstmal noch geklärt werden müssen, bevor man da... Das glaube ich, ja. Also ist aber auch tatsächlich nicht das einzige Thema, wo das so ist. Das ist eine Sache, die uns da so ein bisschen antreibt, war halt einerseits, dass man immer mal wieder so gehört hat, Podcast-Publishing ist so super kompliziert und warum macht da keiner was? Und die andere Seite ist halt, dass es ein sehr großes Feld ist mit sehr, sehr vielen Möglichkeiten, wo man als Entwickler halt extrem viele verschiedene Dinge erforschen kann. Und das ist natürlich für uns perfekt, so ein Feld. So, als Fan von Statistiken gibt's die Umfrage irgendwann auch mal für uns zu sehen, also für alle Podcaster, oder behaltet ihr das für euch? Nee, also wir werden die Ergebnisse sowohl in Rohform als auch das, was wir daraus schließen werden, veröffentlichen. Mhm. Also wir haben jetzt im Moment noch kein Ende für die Umfrage angepeilt. Also ja, aber wenn wir soweit sind, dass wir denken, dass wir genug Ergebnisse haben, dass wir daraus unsere Schlüsse ziehen können, wird es auf jeden Fall auch veröffentlicht, ja. Als Podcaster würde ich natürlich grundsätzlich sagen, ja, da musst du natürlich dann einen Podcast machen, der das kommuniziert und so weiter und so fort. Da du ja aber keinen hast, bleibt dir ja nichts anderes übrig, als wieder bei uns vorbeizukommen. Das ist richtig. Und da hoffe ich so ein bisschen drauf. Ja, herzlich willkommen. Also klar, wir freuen uns natürlich sehr darüber, weil das wird sehr spannend, das nachher anzusehen, was das die Leute so gesagt haben. Nee, ich freue mich auch sehr, in so eine doch relativ vitale Community, die jetzt auch so ein bisschen gefühlt hebt der Podcasting in den letzten, ja, im letzten Jahr, in den letzten 2 Jahren so ein bisschen ab. Definitiv. Gerade auch durch Podlove und die ganzen Entwicklungen, Standardisierungen, die sie da ein bisschen voranzutreiben versuchen. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Feld. Ja, eben. Und ihr seht euch nicht als Konkurrenz zu Podlove und so weiter und so fort, sondern als Alternative eigentlich. Im Sinne von Podlove nach wie vor, für die, die über WordPress bla bla bla bla publizieren wollen, es soll eher eine Konkurrenz in Anführungs- und Schlusszeichen werden zu den Podhostern. Ja, also wer weiter seinen Podcast, seinen Blog über WordPress betreiben will, den wollen wir auf gar keinen Fall aufhalten. Ja, also ich habe das jahrelang selbst gemacht und mache das auch heute noch tatsächlich. Für Leute, die anfangen oder eben sagen, du, wieso soll ich mir den ganzen Aufwand machen, da mit WordPress, bla bla bla bla, ist das sicher ideal. Und ich kenne sehr viele, die irgendwo stöhnen in Sachen WordPress und Himmels willen, muss ich mich da jetzt wirklich damit auseinandersetzen und so. Für das ist das sicher eine ideale Möglichkeit. Glaube ich auch. Also ich habe auch in den letzten Jahren genug WordPress-Blogs gesehen, die dann plötzlich nicht mehr so aussahen, wie sie vorher aussahen. Ja. Gibt's das? Wirklich? Hab ich schon gehört, ja. Also ich kenne das ja von mir. Mein Blog liegt halt im Moment relativ brach seit längerer Zeit und da gucke ich halt irgendwie alle 2 Monate mal rein und drücke da den Knopf zum Update. Aber alle 2 Monate ist halt in der Regel eigentlich nicht genug. Da gibt es sonst WP Remote, sehr praktisches Tool. Da musst du nicht mehr in WordPress rein, da kannst du nur noch von außen den Knopf drücken. Ist notiert. Ja gut, aber es gibt natürlich diverse Blogs, wo ich wirklich sage, wenn ich die anschaue, die werden zwar regelmäßig gepflegt, aber die sehen derart beschissen aus, wo ich wirklich sage, hey, wieso machst du das nicht anders? Das hat keinen Sinn. Ich habe dir doch gesagt, du sollst nicht mehr über meine Blog herziehen. Ich meine nicht dich. Ja, das sind, nee, aber es gibt halt so zwei... Ich glaube, so 2 Themen, die gerade im Thema WordPress und dann eine gehostete Lösung immer so ein bisschen eine Rolle spielen, ist einerseits die Flexibilität, die ich mit WordPress habe. Die werden wir natürlich in der Form, in der WordPress das anbietet, wahrscheinlich nicht anbieten können, beziehungsweise wollen wir das auch gar nicht, weil wir halt glauben, dass das halt möglichst einfach zu bedienen sein soll und je weniger Schalter es gibt, desto einfacher wird das Ganze. Mhm. Wir versuchen aber natürlich trotzdem da so ein bisschen eine Flexibilität reinzubringen, indem wir dann verschiedene Themes mit verschiedenen Farbthemen anbieten und so weiter. Also dass nicht jeder Blog oder jeder Podcast dann gleich aussieht, sondern genau soll dann wirklich ihr eigenes sehr. Also je nachdem, wie wir vorankommen, lässt sich dann natürlich auch drüber nachdenken, dass man sein eigenes Theme irgendwann mal da reinladen kann oder halt dass die Themes, die es gibt, bearbeiten kann. Aber wie gesagt, das ist halt Zukunftsmusik. Klar, ich denke mir, das ist auch immer der Kompromiss, also Funktionalität versus Einfachheit, einfache Bedienung. Und da den Kompromiss zu finden, ist nicht immer ganz einfach. Wie ist denn das, wenn jetzt eben, sagen wir, Ricos Oma kommt und einen Häkel-Podcast macht und sie sich nachher da richtig reinstürzt, aber irgendwann dann vielleicht selber mal, weil ihr gewisse Dinge fehlen und die nicht kommen, dass sie da selber was machen will, gibt es denn da auch Möglichkeiten vom Export? Genau, das ist genau das zweite Thema, was dann in Verbindung mit Selbsthosten und Fremdhosten ist. Wir planen was bei uns in der Liste als Full Takeout drinsteht. Sprich, wir wollen einen kompletten Export aller Daten, die der Podcaster bei uns reingehauen hat, zur Verfügung stellen. Also sowohl sämtliche Audiodaten als auch alle Metadaten, die jeweils zu den Folgen gehören, wie Chaptermarks und Shownotes und was nicht alles dazugehört. Und was es halt auch geben wird, ist dann, wenn das Ganze, also der Default bei uns ist, wird sein, dass es über eine Subdomain von uns ansprechbar sein wird. Man kann aber auch seine eigene Domain mitbringen. Wenn man aber die Subdomain-Optionen gewählt hat, dann werden wir da auch einen Redirect anbieten von der alten Präsenz auf das Neue, wo man dann hinzieht. Also wir wollen da auf keinen Fall irgendjemanden den Weg versperren, ja. Einsperren. Mhm. Nee, also das liegt uns fern. Also du sagst, wenn es mir hier zu bunt wird mit unserer Podunion-Seite und so weiter, dann kann ich die 2 Podcasts nehmen und zu euch kommen. Wir werden dich auf keinen Fall aufhalten. Gut, werde mir das überlegen. Ach komm, Rico, so schwierig ist das doch nicht. Das ist nicht schwierig. Ist nicht eine Frage der Schwierigkeit. Das sind ganz andere Gründe. Aber jetzt doch noch eine Meta-Ebene-Frage. Wie kommt man als Nicht-Podcaster auf die Idee, so ein Ding zu programmieren? Also ich glaube, da geht der Dank mit Sicherheit zu großen Teilen an Tim Pritlove, der ja regelmäßig zu dem Thema eigentlich gejammert hat und ich mir eigentlich schon seit irgendwie 2 Jahren gedacht habe, ja, das wäre auf jeden Fall mal... Was sein Gejammer schon alles ausgelöst hat, ist faszinierend. Ja, aber wenn man sich mal Pritlove anguckt, also was da im Moment entsteht, ist halt enorm. Ja. Was so die Szene angeht. Und ja, also wie gesagt, ich höre halt ja relativ viel Pritlove, wenn man das so sagen kann. Und ja, die Idee dazu kam mir eigentlich irgendwie schon vor 1 oder 2 Jahren. Und dann hat halt irgendwann Anfang des Jahres mein Kollege Matthäus gefragt, ob wir nicht irgendwie zusammen mal ein Projekt anfangen wollen. Und dann kam halt dieses Podcast-Thema auf und dann hat man sich mal so ein bisschen da reingelesen und auch mal ein bisschen in den Lautsprecher reingehört zum Beispiel. Und ja, da merkt man halt, dass das ein sehr, sehr interessantes und sehr, sehr breites Feld ist, was man da beackern kann. Und ja, jetzt sind wir so weit, dass wir hoffentlich Ende August irgendwann in eine Private Beta gehen können, wo wir das auch mal ja, Leuten zeigen. Okay, und wer darf an eurer Private Beta teilnehmen? Also teilnehmen an der Private Beta, das werden hauptsächlich die Leute sein, die sich jetzt halt angemeldet haben auf unserer Beta-Testseite. Da werden wir uns wahrscheinlich ein paar von raussuchen, weil es hoffentlich deutlich mehr Anmeldungen gibt, als wir erstmal bedienen wollen. Wollen in dem Sinne, dass wir uns tatsächlich mit den Leuten hinsetzen wollen, entweder tatsächlich an einen Tisch, wenn sie irgendwie im Berliner Umfeld sitzen oder eben per Skype oder Mumble oder wie auch immer. Bitte nicht nur die Berliner. Okay. Ja gut, ist halt... Also, weil das ist immer die Szene und wir, die weit weg sind von... Wir haben nichts zu sagen. Schwierig, sich mit dem Rest von Deutschland an einen Tisch zu setzen. Also wir versuchen das halt nur natürlich ja, so ein bisschen... Mir gehen ja noch viel weiter. Nicht nur die Deutschen, ja. Es gibt auch Österreicher und Schweizer. Also, wir sehen gerade, der Rico nimmt ein Beispiel an Tim. Er bettelt und jammert. Ja, ich jammere auch. Vielleicht hört mich auch mal. Nein, also wir werden natürlich nicht nur die Berliner bedienen, sondern halt eben auch die anderen. Was wir halt vorhaben, ist uns tatsächlich mit den Leuten hinzusetzen und die ja selbst erstmal einzuführen. Also was da ist, weil wir halt im Moment noch nicht dazu kommen, irgendwelche Dokumentationen zu schreiben und wir ja auch nicht wissen, ob das jetzt alles so bleiben kann vor allem. Mhm. Weil dafür müssen wir halt erstmal Leute, die das tagtäglich benutzen wollen und sollen, dazu kriegen, das mal zu benutzen und uns ihr Feedback zu geben. Und ja, ich denke, es werden so am Anfang wahrscheinlich so 5 bis 10 Leute sein, natürlich abhängig von den Anmeldungen, die wir kriegen. Und ja, je nachdem, wie das dann läuft, wenn das Feedback nicht allzu vernichtend ist, hoffen wir, dass wir dann ja gegen Ende des Jahres spätestens eine offene Beta machen. Und ja, dann schauen wir mal weiter. Step by step. Genau. Gut, ihr sprecht ja also als erste Mal Podcaster an. Was brauchst du denn jetzt von den Podcastern? Von den Podcastern natürlich erstmal die Umfrage. Das ist jetzt erstmal die wichtigste Sache, dass wir da so ein bisschen ja, ein Gefühl dafür bekommen, in welche Richtung wir laufen müssen. Ja, andererseits natürlich tatsächlich Anmeldungen von Podcastern, die das Ganze testen wollen, weil ohne Benutzer ist halt so eine Software recht nutzlos und entwickelt sich vor allem auch nicht weiter. Und natürlich alles an Ideen und Anregungen, die sich die Leute so wünschen würden von ihrem perfekten Podcast-Publishing-Setup. Mhm. Also die Umfragen-Links finden natürlich unsere Zuhörer in den Shownotes, klar. Wir werden dort auch die ersten Screenshots zeigen, dass man so eine Vorstellung machen kann. Gefallen mir sehr gut. Flat Design, sehr aufgeräumt, sehr ja übersichtlich. Vielversprechend. Dann natürlich auch den Link zu eurer Homepage, wo man sich eben zum Beta-Test anmelden kann. Jetzt, was mir noch im Moment fehlt, das kannst du mir aber sicher sagen, wo wollt ihr Anregungen und Feedbacks etc. hinbekommen? Genau. Das wäre einmal einfach per E-Mail hello@podigy.com. Und ansonsten sind wir auf Twitter und up.net unter @podigy Und auch auf Google Plus heißen wir auch Podigy. Das wären so die Kanäle. Und ansonsten, wer fragt, kriegt auch auf jeden Fall eine Telefonnummer, falls er uns am Telefon beschimpfen möchte. Also darf man nur schimpfen? Nein, natürlich nicht nur schimpfen, sondern möglichst konstruktives. Genau, konstruktive Kritik und Anregung. Okay, also alle Kanäle sind offen und wir dürfen euch befeuern. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Bin sehr gespannt, wie das wird. Und wir haben ja eigentlich mal gesagt, jetzt bereue ich das schon bereits, dass ich das hier gesagt habe, sobald meine Großmutter auch podcasten kann, dann sind wir nicht mehr notwendig. ich muss mir irgendetwas überlegen, weil es sieht ja so aus, dass das bald der Fall sein wird. Ja, ich habe noch ein paar Monate, Gott sei Dank, Zeit, um mir da irgendeine Ausrede einzufallen, wieso, dass wir trotzdem weitermachen. Haben wir nichts in den kleinen, wie sagt man dem, in den Kleingedruckten? Sonst bauen wir das noch schnell ein. Ah, merkt eh niemand, liest eh niemand durch. Liest eh niemand durch. Gibt es von deiner Seite noch zu Podigy noch etwas zu sagen, das du ergänzen möchtest, oder? Also, im Moment eigentlich nur Umfrage ausfüllen, zur Beta anmelden. Wir freuen uns auf jeden Fall auf jegliche Diskussionen in der Richtung. Und ja, freuen uns in die Community hoffentlich so ein bisschen eintauchen zu können. Ja, und bei uns könnt ihr natürlich auch Kommentare zu dieser Folge machen. Und Ben wird da sicher auch mitdiskutieren. Genau, Kommentare so viele wie möglich. Meldet euch. Gut, dann kommen wir zu einem weiteren Projekt, nämlich podhörer.de. Martin, hast du schon mal was davon gehört und weißt du, was das ist? Da ich fleißig und gerne den Reidinger-Podcast höre, habe ich gehört. Der Reiden, unser lieber Kollege und Mitpodcaster, hat, ich will nicht sagen Langeweile gehabt, aber wieder mal ein Projekt aus dem Boden gestampft. Nach der Pod-WG kommt jetzt Podhörer, eine Plattform für Podcast-Hörer, wie man so ein bisschen daraus rauslesen kann. Sieht man ja auch ganz schön mit dem Kopfhörer. Wir haben diese schön gescherzt. Es gibt ja zu wenig Plattformen, die einen Kopfhörer im Logo haben. Nee, ist absolut einzigartig. Noch nie gesehen. Unique. Was ich nicht kapiert habe, vielleicht hast du das kapiert, ist das denn nur für reidinger.de Hörer oder auch für andere? Ich glaube, das soll für alle Podcast-Hörer sein, so wie ich das verstanden habe. Da kann quasi ein Podcast-Hörer sein Profil erstellen, quasi wie, also wie ich es verstanden habe, wie About Me, lieber Reiden, korrigier uns da, wie About Me, so eine Visitenkarte, die du dann nachher verlinken kannst. Schaut mal, ich bin der. Und ja, so wie ich es verstanden habe. Und eben aktuell ist es ein Forum, wo du einfach diskutieren kannst über die verschiedenen Themen, was das Podcasten angeht. Ja, so verstehe ich das grundsätzlich auch. Also grundsätzlich finde ich das eine sehr gute Idee, weil Kommunikation in der Podcast-Szene ist doch ein bisschen schwierig, rein aus dem Grund heraus, weil wir kommunizieren über so viele Kanäle gleichzeitig und da den Überblick zu behalten, oh Gott, ist echt mühsam. Ob das jetzt die richtige Art von Plattform ist, werden wir sehen, weil im Endeffekt geht es darum, ob es angenommen wird von den Hörern. Braucht ihr Foren oder, was ich nämlich einen Kommentar gehört habe, Forum, das ist 90er, das ist vorbei. Was sagt ihr dazu? Braucht ihr noch Foren? Nutzt ihr noch Foren? Ben? Na, vielleicht nicht mehr das klassische Forum. Also ich war früher relativ viel in der Ubuntu-Community unterwegs und da sind ja Foren eigentlich das A und O der Kommunikation. Aber so, ja, so in den letzten Jahren hat sich das eigentlich immer mehr so ein bisschen zu mehr so spezialisierten Softwares entwickelt, wie zum Beispiel Stack Overflow, ist ja im Endeffekt auch nur eine Art von Forum. Aber vom Prinzip her finde ich die Idee auf jeden Fall gut, so eine Art, ja, Social Network für Podcast-Hörer. Ja, eben die Idee finde ich eigentlich auch sehr gut. Ob das, also so der erste Eindruck, ja gut, es ist mal ein Entwurf in diese Richtung. Ich will ja schauen, ob es ankommt, ja. Ja, eben, das ist für mich die Frage. Also wenn es ankommt, dann finde ich es toll. Ob das jetzt im Moment so ankommt, ich bin echt gespannt. Also ich hoffe, wir hören von da definitiv noch mehr. Das Ganze ist natürlich auch bei uns verlinkt. wer sich nicht merken kann, podhörer.de, und geht da mal drauf und vor allem sagt auch eure Meinung dazu, also liebe Hörer, also wäre echt spannend zu hören, wäre das was, weil wir haben uns auf der Pod-Union-Seite ja auch mal überlegt, ein Forum einzubauen. Und wir sind von dieser Idee wieder ein bisschen abgekommen, weil es braucht relativ viel, bis sich ein Forum wirklich genutzt wird. Dann aus der Open-Source-Community-Nerd-Szene kenne ich natürlich auch viele Foren und mache da diverse Administration. Es geht da zum Teil sehr ruppig zu. Das ist nicht jedermanns Sache. Da muss eine gewisse Kultur aufgebaut werden, wie kommuniziert wird, weil in einem Forum eine Frage stellen und dann kommt die Antwort, schau doch auf Google nach. Das finde ich relativ witzlos. Also ich bin dann immer sehr verärgert und werde dann auch sehr schnell ruppig. Das, wie Ben ja zu Beginn gesagt hat, wie man ankommt, oder? Meintest du das sowas, Ben? Ja, genau das. Ja. Und das einzuführen, also diese Art von Forumskultur reinzubringen, ist keine einfache Sache. Ich hoffe, das klappt bei Podhörer. Und es ist aber sehr viel Arbeit, aber das war für uns eben auch der Grund, wieso dass wir das nie gemacht haben. Ich glaube aber, es ist ein Bedürfnis. Aber, ja, vielleicht machen wir da mal mit etwas mit Podhörer zusammen oder sonst irgendwas, weil ich denke, zu viele Foren machen dann auch wieder keinen Sinn. Ja, also ich bin gespannt. Ja, ich glaube, das Bedürfnis besteht auf jeden Fall, wenn man sich mal so Sachen wie diese Hörertreffen anguckt oder auch so Sachen, die sich zusammenschließen, wie dieses Shownotes-Projekt zum Beispiel. Ja, auf Projektebene glaube ich schon, dass das funktioniert. Da arbeiten Leute zusammen und das sehen wir ja auch bei uns. Also wir haben diverse Geschichten im Hintergrund und das funktioniert mehr oder weniger gut, je nach Gruppe. Aber die Hörer als solches, die haben ja nicht unbedingt so einen Zusammenhang. Und im Moment hätte ich jetzt eher den Eindruck gehabt, also wie es jetzt eben vor podhörer.de funktioniert, ist ja so, dass vieles über die Social Medias laufen, also sehr gut läuft die ganze Geschichte auf diesen Communities, die es bei Google Plus gibt. Dann auch auf Facebook läuft relativ viel. Am besten läuft es natürlich definitiv auf app.net, also da wird fleißig diskutiert. Twitter auch nach wie vor noch. Und jetzt etwas Neues, Zusätzliches. Ich denke, brauchen wir wirklich etwas Zusätzliches? Es hat doch nur dann Sinn, wenn sich das ein bisschen irgendwie irgendwo sammelt, oder nicht? Ja, das ist, glaube ich, über vielem Neuen, das wird die Zeit zeigen. Ja. Genau. Oder eben in diesem Fall der Raiden. Also, wir hoffen, dass Raiden doch irgendwo mal wieder mal bei uns auftaucht, haha, und da mal etwas dazu sagt. Er wird wahrscheinlich zu unserer Konkurrenz gehen, das Podcasting. Auch da, wir hören diesen Podcast ja auch, wird er wahrscheinlich dort auftauchen und da noch ein bisschen etwas dazu sagen. Und an die Hörer und auch natürlich die Podcaster sind natürlich selbst auch Podcast-Hörer. Also geht da bitte mal drauf und schaut euch das an und kommentiert und bringt auch Verbesserungsvorschläge unbedingt. Also was ist da zu machen? Gebt Feedback. Mir persönlich gefällt das Design nicht ganz so optimal im Moment noch. Also da, aber ich bin Design-Freak und von dem her, naja. Und was mich aber wirklich noch ziemlich mühsam daherkommt für mich ist, weil gerade solche Sachen lese ich normalerweise nicht im Computer nach, sondern auf dem Smartphone. Und das ist beim Forum immer ein bisschen ein Problem, aber gerade diese Software, die da rein einsetzt, hätte eigentlich eine Schnittstelle zu wenigstens zu iPhone. Ich weiß nicht, ob das es auf Android auch gibt, nämlich TabTalk. Leider hat er das irgendwie komisch konfiguriert. Das funktioniert noch nicht. Bitte reiten. Weil dann kann man das auch auf dem Smartphone nachlesen, weil sonst finde ich das relativ mühsam. Ich wollte gerade sagen, ausprobiert habe ich es nicht. Ich habe da auf Abbrechen geklickt, weil ich es auch zuerst auf dem Smartphone angeschaut habe. Aber das funktioniert in dem Fall noch nicht, sagst du? Vielleicht liegt es an mir. Ich habe es noch nicht geschafft. Ja. Und ich kenne TabTalk, also ich verfolge viele Foren so und finde das sehr praktisch. Für mich die einzige Möglichkeit, die ich kenne, auf einem Smartphone ein Forum lesen zu können. Ja. Mal abgesehen vom RSS-Feed, aber das ist beim Forum immer relativ mühsam. Oder kennt ihr eine andere Möglichkeit? Ich habe selber zwei Foren. Ich bin sozusagen nie da drin. Das lasse ich nur noch moderieren, weil ich mich mit anderen Dingen beschäftige und Foren für mich einfach nicht ein Graus sind, aber ich habe keine Zeit mehr. weil mir fehlt auch die Zeit und gerade darum möchte ich es auch in der Pause schnell mal sehen, was gibt es für neue Einträge. Ja, aber auf jeden Fall ist das eine gute Möglichkeit zum Foren verfolgen. Ja, auf jeden Fall. Ja gut, also lieber Sven, melde dich, dass wir sehen, in welche Richtung das es gehen wird und wie wir dich unterstützen können. Genau. Nächstes Thema, Battlen. Schon wieder. Nee, es geht nicht um Kommentare. Dirk, keine Panik. Nee, das war jetzt ein Intern. Ich habe von Lars, also er hat einen Link gepostet in Twitter für ein Video, der hieß The Art of Asking. Und ich dachte, hä? Also man kann ja aus vielem eine Kunstform machen. Aber aus Asking? Naja. Hab das angeklickt und da kam ein Video von einem Vortrag auf TED Talk von Amanda Palmer. Und Amanda Palmer ist eine Künstlerin, die lange als lebendige Statue gearbeitet hat. Also das kennen die meisten, also so diese Figuren, die irgendwo auf der Straße stehen, sich nicht bewegen und hoffen, dass man ihnen etwas in den Hut wirft. Und da erzählt sie so ihre Erfahrung, dass sie natürlich auch öfters den Kommentar bekommen hat, such dir endlich einen Job! Und so weiter. Und wie sie so damit umgeht und, und. Und das auf eine extrem sympathische Art macht sie das. Also ich befasse mich ja auch mit Rhetorik und so weiter. Also ich habe diesen Film jetzt einfach bei mir in den Kursen schon eingebaut, weil es ist ein Vorzeigevortrag. Wirklich gut, lustig. Er ist in Englisch, aber auch für Leute, die Englisch nicht so gut kennen. Sie macht das so emotional sauber. Ihr müsst die Worte gar nicht verstehen. Ihr wisst sofort, um was es geht. Dann ist sie auch Musikerin in einer Band, die Heavy Metal Comedy macht. Ist echt, müsst ihr mal anhören, ist echt witzig. Und da wollte sie das zweite Album machen und für das brauchte sie Geld und hat das darum beschlossen, sie macht ein Crowdfunding dafür und wollte $100,000 haben dafür, dass sie die Aufnahme eben machen kann in einem Studio und so weiter und so fort. Faszinierend dabei war, sie hat 1,192 Millionen, also fast 1,2 Millionen US-Dollar dafür bekommen und damit hat sie einen absoluten Rekord geschlagen, nämlich das ist das höchste Crowdfunding, das für eine LP überhaupt je bezahlt wurde. Auch aus dieser Erfahrung herüber erzählt sie so, wie sie damit umgeht und am Schluss ihres Vortrags fragt sie so irgendwie, wir sollten uns nicht überlegen, wie wir die Leute dazu bringen, für die Musik zu bezahlen, sondern wir sollten uns überlegen, wie wir den Leuten die Möglichkeit geben, für die Musik zu bezahlen. Und das hat was. Weil gerade so, wir haben ja in den letzten paar Folgen so ein bisschen über so die Gratiskultur gesprochen, also dass jeder fleißig konsumiert, wenn wir Glück haben, vielleicht auch mal kommentiert, meistens auch nur motzt. Und ja, wir haben zwar, viele haben von uns Flatter, aber naja, wir wissen ja, es gibt nur sehr, sehr wenige Leute, die da ernsthaft was reinbekommen. Mich hat dieser Vortrag so fasziniert, dass ich gleich hingegangen bin, mal kontrolliert habe, ob wirklich überall mein Flatter-Account auch wirklich noch aktiv ist. Und das Ganze funktioniert natürlich auch nur, wenn ich selbst flattere. Und dann habe ich mir einfach mal kurz überlegt, welche Content-Lieferanten, egal ob das Blogs, Podcasts, Twitterer und so weiter sind, welche würden mir schmerzen, wenn es sie nicht mehr geben würde? Und die nochmal versucht, extra zu flattern, weil die sind mir was wert. Und habe da wieder mal... Ich muss gleich mal meinen Flatter-Button kontrollieren gehen. Mach das. Und faszinierenderweise habe ich wieder mal festgestellt, dass ich fast alle Blogs, die ich sehr schätze, die hatten einen Flatter-Button. Aber gerade bei dem Podcast. Liebe Leute, wenn ich euch schon zahlen möchte und euch meinen Respekt so zeigen möchte, lasst mich doch bezahlen. Und wenn ihr ein Problem damit habt, den Flatter-Button einzubauen, das wird ja sicher kein technisches Problem sein, sondern eher, wenn ihr euch unwohl fühlt, ich kann euch nur sehr darauf auffordern, schaut euch diesen Video an, dann werdet ihr nie wieder dieses Gefühl haben. Was sagt ihr dazu? Habt ihr auf euren Blogs überall einen Flatter-Button drin? Ben? Ja, also ich habe ja, wie gesagt, einen noch relativ brachliegenden Blog. den ich früher aktiv betrieben habe, und da ist auch ein Flatter-Button drin und ich nutze eigentlich Flatter hauptsächlich tatsächlich, um Geld zu verteilen. Was flatterst du hauptsächlich, wenn ich das fragen darf? Also ausschließlich Blogs und Podcasts oder auch Tweets und so weiter? Eigentlich die komplette Bandbreite, also Blogs, Podcasts, Tweets, wie du sagtest, auch Softwareprojekte teilweise, die über Flatter ansprechbar sind. Auf GitHub geht es zum Beispiel, dass du, genau, also eigentlich über einmal quer durch. Und bei dir, Martin? Was ich flattere? Ja. Bei mir sind es vor allem Podcasts, die geflattert werden und vereinzelt einfach, wenn ich wirklich Beiträge lese auf Blogs, die mich wirklich sehr interessant gedünkt haben oder die mir mich selber weitergebracht haben, wenn ich irgendwie eine Problemlösung suche und da irgendwo jemand ein Tutorial hat oder ein How-To und das mir geholfen hat, dann mache ich da schon mal mehr als nur den normalen Flatter-Click, sondern auch mal Betrag X überweisen. Ja, das geht eben nicht mehr. Und das haben wir ja letztes Mal festgestellt, das geht ja nicht mehr. Und dann bis jetzt habe ich einfach Subscription draus gemacht. Ja. Und denen dann halt mehrfach was gegönnt. Ja. Und die Subscriptions, die schaue ich so alle 2-3 Monate, schaue ich da mal rein, ob sich das noch, ob die das noch verdient haben oder wie auch immer. Um auch das Ganze wieder fair zu halten, weil es gibt ja manchmal Dinge, die man reinnimmt, die dann vielleicht das nicht mehr verdient haben oder andere mehr verdient hätten. Weiß jemand von euch, wieso, dass die das Donation oder der Spende-Funktion rausgenommen haben? Das ist aber mir total vorbeigegangen. Wisst ihr wieso? Nein. Also auch hier ein Aufruf an eure Hörer. Also wenn ihr da irgendetwas wisst, wieso und warum, also ich nehme, das wird irgendeinen Hintergrund haben, rechtlich, keine Ahnung, würde mich echt interessieren, weil ich fand das wirklich eine sehr gute Idee, weil ich habe das auch öfters ausgenutzt, wenn ich etwas speziell, also vor allem bei Softwareprojekten oder sowas unterstützen wollte, dass ich da eben auch die Möglichkeit hatte, mehr zu geben. Oder auch bei Podcastern, die irgendwie ein neues Mic hatten oder Qualität mies war. Ich muss ja nicht nur motzen, sondern ich kann ja auch helfen. Ja, ich fand das eine gute Idee. Ich finde das jetzt so schade, dass das weg ist. Wir haben selber auch 3x was bekommen darüber, also Beträge. Mhm. Und das fällt dann schon auf, ob es dann 0,2 Euro Cent oder Rappen sind oder ob es da 10, 20 Währungseinheiten sind. Also ich habe kurz mal das Blog aufgeschlagen und da schreiben sie, dass es rausgenommen haben, um Flatter more straightforward und einfacher zu machen für ihn. Also einfacher zu verstehen. Ja, das ist auch unheimlich schwierig zu verstehen. Sie verdienen doch mehr, wenn sie große Beträge. Also viel mehr schreiben sie auch tatsächlich nicht dazu. Wir müssen unbedingt mal mit Schweden reden. Also Flatter ist so gut, aber kann doch das nicht abbauen. Baut es aus, nicht ab. Na, ab und zu muss man auch Sachen abbauen, um sie ausbauen zu können. Wenn es zu kompliziert wird und so weiter, also ich hätte da diverse Firmen, die ihre Software wirklich mal abbauen könnten, verstehe ich, absolut okay. Aber jetzt, also fandet ihr das kompliziert zu verstehen, das Donation, also die Spende-Dings? Also war ja irgendwo logisch, oder nicht? Na, es hat für einen so einen kleinen Knopf sind 3 Sachen wahrscheinlich schon ein bisschen zu viel. Ja, okay, aber dann machst du halt einen zweiten Knopf oder setzt die untereinander. Also da gibt es doch x Möglichkeiten, kann doch nicht so schwierig sein. Also. Vielleicht steckt ja auch noch was total anderes dahinter und sie haben den Masterplan in der Hinterhand. Vielleicht kommen sie nach der Sommerpause zurück mit einem Bam. Ja, ich hoffe es. Nein, normalerweise finde ich, hat Flatter immer sehr offen kommuniziert und es war immer klar, in welche Richtung das ging und jetzt einfach zack, peng, weg und man weiß nicht so recht, was los ist und das ist etwas Neues. Also das verunsichert mich total, weil die Firma war nicht immer extrem gut mit ihrer Kommunikationsstrategie, die sie haben. Ja, anyway, wir werden sehen. Wir werden dieser Sache nachgehen und das weiterhin verfolgen. Kommen wir zu unseren Highlights. Ben, hast du ein Highlights aus der Podcast-Szene? Ja, ich habe tatsächlich sogar 2 Highlights, meiner Highlights mitgebracht. Wie gesagt, ich bin glühender Podcast-Hörer und habe jetzt einfach mal 2, die so mein tägliches Berufs- und Hobbyfeld betreffen, sprich die Softwareentwicklung. Und das ist zum einen The Changelog, das ist ein englischer, amerikanischer Podcast, ein Interview-Podcast, die sich in jeder Folge einen Gast einladen, der irgendwas zu einem Open-Source-Projekt beiträgt. Und es ist eigentlich immer ja, ziemlich interessant, gerade wenn man auch die Sachen, über die sie reden, einsetzt. Oder und du hast gesagt, da sind auch spezielle Leute dabei. Ja, genau, die sind, ich weiß nicht, ob sie mittlerweile immer noch alle dabei sind, aber das ist aus GitHub heraus so ein bisschen entstanden. Also sind relativ viele aus dieser GitHub-nahen Community, die sich da engagieren. Dazu gehört auch noch ein Blog, der zusätzlich nochmal Open-Source-Software ja, präsentiert. Und ja, wenn man sich für sowas interessiert, ist es auf jeden Fall eine gute Geschichte. Spannend, ja. Und die zweite Sache ist, kennen vielleicht auch schon einige, der Working Draft. Ist trotz des englischen Namens ein deutscher Podcast von immer so zwischen 2 und 5 deutschen Webentwicklern, die so ein bisschen, der tatsächlich sogar wöchentlich erscheint, was ich sehr erstaunlich finde, und sich halt immer so ein bisschen aktuelle Themen vornehmen und darüber so ein bisschen diskutieren und die für die Mitentwickler so ein bisschen versuchen aufzubereiten. Ich behaupte jetzt mal, dass dieser Podcast jeder kennt, der sich ein bisschen mit Web-Publishing auseinandersetzt, weil es Pflicht ist. Ist das jetzt eine schamlose Behauptung oder, Martin, kennst du Working Draft? Ich kenne ihn, ja. Ah, klar, gut, jetzt. Hat das jetzt deine Vermutung bestätigt? Oder? Nee, weil wir hatten früher schon einen Podcast, wo du es plötzlich gesagt hast, kann ich nicht. Und ich dachte, was? Und wenn ich schon so eine Behauptung aufstelle, denke ich, ja, okay, muss ich ihn fragen. Oder vielleicht bin ich ja auch da falsch gewickelt. Nein, ich finde das ein extrem guter Podcast, sehr spannend und eben Pflichtlektüre für jeder, der sich mit in dem Bereich bewegt, ja. Also Webentwicklung. Ja. Mhm. Okay, Martin, was hast du uns mitgebracht? Ja, ein YouTube-Channel, gleich ein ganzer am Stück. Eine YouTuberin, Nadine Pobber aus Wien, kommt sie. Natürlich auch ganz schön der Dialekt, wenn man ihn mag. The Network, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, sonst darf sie uns dabei gerne korrigieren. Sie ist mir eigentlich aufgefallen durch ihre Reisepostings. Sie reist gerne und viel und macht da Videotagebücher drüber. Sie war gerade vor kurzem mit einem guten Kollegen auch von mir, der auch Reiseblog macht, reisewerk.ch, in Südafrika und haben da mit x verschiedenen YouTubern und Bloggern Südafrika kennenlernen dürfen und haben da irgendwie 50 Millionen Leute erreicht über diese Aktion. Also war ein Riesending. Und neu macht sie jetzt Fit for Vegan. Also sie lebt 30 Tage testweise vegan und führt da ein tägliches Videotagebuch dazu, so ein Vlog, wie man das so schön nennt. Und das macht sie vor allem, weil sie sich auf einen Marathon im Oktober vorbereitet. Und ja, müssen wir mal reinschauen, wenn man so Zeug mag, so Vlogs. Und sie ist auch noch eine süße junge Dame, kommt dazu. Okay, also wegen der süßen jungen Dame schaue ich mir das nicht an, aber ja. Vegan zum sich auf einen Marathon vorbereiten ist doch eher außergewöhnlich, oder nicht? Das ist eine gute Frage. Ja, also ich als Vegetarier finde das natürlich sehr gut, aber ich habe ja dauernd mit dem Vorurteil zu kämpfen, dass die Leute finden, ja, Muskel und Kondition nur mit Fleisch. Ich denke, hör mal rein, sie erklärt das ein bisschen, warum das sie es macht. Ich will da nicht allzu viel vorgreifen. Ist natürlich auch entstanden durch das ganze, wie heißt der deutsche Veganpapst, fast schon bös gesagt. Es gibt auch einen türkisch lebender deutsch lebender Türke, wie sagt man dem? Ach, politisch korrekt. Einfach ein Fitnesspapst, den sie jetzt da neu haben. Und nach dem Buch macht sie es, soviel ich das richtig mitbekommen habe. Aha. Okay, kenne ich jetzt nicht. Also muss ich unbedingt reinschauen. Ich verpasse da scheinbar was. Und es wäre übrigens auch was für den Tobi, weil das kommt daily. Genau. Er steht ja auf Daily-Geschichten. Genau, von dem her. Und mittlerweile hat sie auch violette Haare. Ob das jetzt von der veganen Ernährung kommt oder nicht. Wie gesagt, schaut mal rein. Ich find's wirklich cool. Aktuell übrigens, du hast mich vorher gefragt, wo sie ist. Sie ist aktuell beim 18. Tag ist sie. Etwa in der Mitte. Genau. Werden wir uns reinziehen, auf jeden Fall. Ich habe etwas sehr Spezielles mitgebracht, etwas, das eh schon alle kennen. Jetzt mal ganz im Ernst, wer das nicht kennt, der soll sich in Grund und Boden schämen. Ich stelle euch nicht den ganzen Podcast vor, weil den muss man auch nicht mehr vorstellen. Ich rede hier von Soziopod. Nee, es geht mir um eine ganz bestimmte Folge, nämlich die Folge 31. Und das ist nicht mein Highlight der letzten 2 Wochen, sondern es ist mein Highlight der letzten 5 Jahre. Halte ich für das Beste, was ich seit seit ich Podcast höre, je gehört habe. Es geht darum, dass Nils Kölben und Patrick Breitenbach, die den Soziopod machen, haben sich mal unterhalten, wie eigentlich die ganze Demokratie entstanden ist, also die Geschichte zu der Demokratie, was natürlich ein sehr aktuelles Thema ist im Moment, weil durch die ganzen NSA etc. Geschichten, die momentan da abgehen, das Ganze ziemlich zerpflückt wird und sie kommen eigentlich zu einem relativ klaren Schluss, ja, ich drücke das jetzt mal in meinen Worten aus, nicht, dass ich Ihnen etwas unterstelle oder sowas, aber eigentlich ist es doch so, dass unsere Regierungen die Demokratie umgebracht haben. Weil es geht um freie Meinungsäußerung, die jetzt nicht mehr möglich ist und oder nur noch eingeschränkt mit Ängsten möglich ist und das ist die Basis von der Demokratie. Wie das Ganze aufgebaut ist, extrem wichtig und extrem interessant. Also sie fangen jetzt wirklich bei den Griechen an und erklären das, wie das Ganze zusammen ist und sehr spannend, wie immer beim Soziopod, dass er überhaupt nicht irgendwie Schulmeister ist oder sonst irgendwas. Und wo sie dann hingehen und sie gehen natürlich dann auch in die Zukunft. Wie sehen sie nach ihnen empfinden, was müsste gemacht werden in der momentan politischen Lage, wie sollte es weitergehen, haben da diverse Vorschläge, diverse Ideen und so weiter und so fort. Ich bin nicht mit allem ganz ihrer Meinung, aber es geht ja genau darum, Meinungsbildung, also man soll ja genau darüber diskutieren, wo es hin soll und so weiter, weil wir, ja, wir müssen wissen, wie wir da weitermachen, also wir als Volk und so weiter. Also ich behaupte nach wie vor, ich würde, wenn ich ernstzunehmender Politiker bin, was natürlich sehr schwer ist, weil die jetzigen ernstzunehmenden Politiker sind nicht ernstzunehmend, aber wenn es so etwas trotzdem gibt, diesen Podcast würde ich als Pflicht in ganz Europa einführen. Also unbedingt anhören, das ist keine Empfehlung, sondern ein Muss. Gut, haben wir denn noch Themen? Haben wir noch Ben? Der ist noch hier, ja. Ah, gut. Ben, haben wir noch? Haben wir denn noch Themen? Von meiner Seite nein. Nicht. Ben, auch nicht? Nee, ich habe, glaube ich, auch alles gesagt. Dann verabschiede ich mich recht herzlich bei unserem Stargast Ben. Ja, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Und ja, danke für das angenehme Gespräch und meinen ersten Podcast. Ah, dein erster Podcast. Jubiläum, wow. Und wir hoffen, dich natürlich bald wieder zu hören mit den ganzen Informationen, die du aus den Umfragen heraus hast, dass wir das detailliert durchbesprechen können. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Dann bedanke ich mich natürlich auch recht herzlich bei Martin. Ich habe zu danken. War ein interessantes Gespräch mit Ben und natürlich auch mit dir, Rico. Und in diesem Sinne auch an deine Seite wieder mal herzlichen Dank. Auch mit allem drum und dran. Schneiden, kommentieren und Shownotes schreiben. Lassen wir das. Also natürlich bedanken wir uns recht herzlich bei unseren Hörern, die so lange durchgehalten haben und hoffentlich das sehr spannend gefunden haben und uns fleißig kommentieren. Wir hören uns jetzt eine Weile lang nicht, aber wir, wie gesagt, wir sind in Vorbereitung für gewaltige Sachen, also bleibt dran, abonniert weiterhin unseren Kanal und hört rein, wir kommen bald wieder. Bis dann wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Podcast hören. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Magazin von PodUnion, die Podcast-Community.